Modelltest 3. Hören Teil 3. Sie hören im Radio ein Gespräch mit mehreren Personen. Die Personen sprechen über die Ladenöffnungszeiten. Sie hören den Text einmal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe, wer sagt das? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 17 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei Radio Antenne Nord. Heute geht es um die Frage, sollen die Geschäfte auch sonntags geöffnet haben? Darüber wird ja schon seit vielen Jahren geredet. Auch wir hatten ja schon mehrere Gesprächsrunden dazu. Mein erster Gast im Studio ist Frau Wagner. Sie hat eine Stelle in einem Möbelhaus. Frau Wagner, was ist Ihre Meinung? Ja, guten Tag. Naja, ich weiß, alle reden heute von einer vollkommenen Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten. Aber ich bin dagegen. Wissen Sie, ich hätte keine Lust, auch noch sonntags arbeiten zu müssen. Ich arbeite als Verkäuferin und weiß, wie stressig das ist. Mindestens einen freien Tag in der Woche braucht man einfach. Herr Kowalski, Sie sind Student der Betriebswirtschaft und schreiben gerade eine Diplomarbeit über die Folgen einer vollkommenen Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten. Sehen Sie das ähnlich? Nein, gar nicht. Betriebswirtschaftlich braucht der Einzelhandel einfach weniger Reglementierung. Die Konsumenten kaufen gerne sonntags ein, dann haben sie Zeit. Das machen sie dann online. Verkaufsoffene Sonntage helfen gegen die Konkurrenz aus dem Internet, die den niedergelassenen Händlern ja Gewinne wegnimmt. Bei uns, ich komme aus Polen, dürfen die Geschäfte sonntags öffnen. Wenn es in anderen Ländern ohne strenge Regelungen funktioniert, warum sollte das in Deutschland nicht auch gehen? Aber wäre es nicht wünschenswert, wenn die Konsumenten selbst beschließen könnten, wann, wo und wie sie kaufen? Aber da hat sich ja schon vieles verändert. Früher hatten die Geschäfte abends bis 18.30 Uhr geöffnet. Samstags war um 14 Uhr Schluss. Heute ist das ja schon alles liberalisiert. Es gibt Supermärkte, die bis 24 Uhr aufhaben, auch samstags. Der einzige wirklich freie Tag ist für viele Arbeitnehmer nur noch der Sonntag. Aber der Arbeitnehmer ist doch auch Konsument. Ist das wirklich ein Widerspruch? Das muss kein Widerspruch sein. Viele Arbeitnehmer arbeiten gerne sonntags. Und es sagt ja niemand, dass sie mehr arbeiten müssten, wenn die Geschäfte sonntags auf hätten. Sie würden ihre Arbeitszeit nur anders verteilen. Nur stellen Sie sich mal vor, die Ladenöffnungszeiten werden voll liberalisiert. Was ist dann der nächste Schritt? Alle anderen Sektoren der Wirtschaft würden dasselbe Recht in Anspruch nehmen. Irgendwann würde es überhaupt keine festen Ruhetage mehr geben. Wenn es keine Regelungen mehr für die Öffnungszeiten von Geschäften geben würde, dann würde das schnell auch andere Arbeitszeiten betreffen. Irgendwann müssten wir dann wahrscheinlich alle auch am Sonntag arbeiten. Aber auch heute gibt es schon in vielen Bereichen Ausnahmen von einem Verbot der Sonntagsarbeit. In der Gastronomie und im Pflegedienst zum Beispiel ist Sonntagsarbeit normal. Und es ist nun wirklich nicht so, dass es hier keine Regeln geben würde. Ja, aber das sind immer noch Ausnahmen. Und würden die sich durchsetzen, wäre das ein Problem. Finden Sie denn nicht auch, dass ein Ruhetag, ein Tag ohne Einkaufshektik, an dem die Straßen ruhig sind, die Lebensqualität des Einzelnen erhöht? Ich weiß nicht. Wissen Sie, was mich wundert? Viele Deutsche finden es doch toll, wenn sie im Urlaub in anderen Ländern auch sonntags einkaufen können. Aber hier zu Hause sind sie dann dagegen. Aber das ist der Punkt. Man findet es toll, weil man im Urlaub ist. Aber nach einer stressigen Arbeitswoche braucht man einen wirklich freien Tag. Liebe Studiogäste, danke für Ihre Beiträge. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Was denken Sie, liebe Hörerinnen und Hörer? Rufen Sie uns doch an. Unsere Telefonnummer ist 0800 2456 333. Ende Teil 3.